Das antiimperialistische Forum Deutschlands gab jüngst eine Erklärung ab, in der es die immer offener werdende Machenschaft der USA und ihrer Anhänger zur Erdrosselung der DVRK verurteilte. Das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologistengruppe veröffentlichten am 2. Juli eine gemeinsame Deklaration zur Unterstützung der Erklärung des Sprechers des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes der DVRK.